Von den Wohltaten, siebentes Buch, 19 bis 25. 19. Man entgegnet, heimgeben heißt, etwas an einen ausliefern, damit dieser es bekomme. Wenn du einem Wein schuldig bist und er sagt, du sollest denselben in ein Netz oder in ein Sieb schütten, wirst du dann sagen, du habest ihn heimgegeben, oder wirst du geneigt sein, heimzugeben, was in dem Augenblicke, da du es heimgibst, für den einen wie für den andern verloren ist? Ich erwidere, heimgeben heißt das, was man schuldig ist, dem, welchem es gehört, geben, wenn er es will. Das ist das Einzige, was ich zu tun habe. Ob denn der andere habe, was er von mir bekam, so weit habe ich nicht zu sorgen. Ich bin ihm nicht zur Wahrung seines Eigentums, sondern zur Lösung meines Wortes verbunden. Und viel besser ist's, er habe es nicht, als ich gebe nicht heim. Und wenn mein Gläubiger, was er bekommt, zur Stunde auf den Fischmarkt trägt, so zahle ich ihm doch heim. Und wenn er mich mit meiner Schuld sogar auf eine Buhlerin zu Ausbezahlung anweist, ich bezahle. Und wenn er das Geld, das er einnehmen soll, ungegürtet in den Busen steckt, ich geb es her. Heimgeben muß ich nicht, wenn ich heimgegeben habe, es ihm erhalten oder bewahren. Auf die empfangene, nicht auf die vergoltene Wohltat habe ich Acht zu geben. Solange sie bei mir ist, soll ihr nichts geschehen. Im Übrigen, wenn sie dem, welchem ich sie heimgebe, auch unter den Händen zerfließt, geben muß ich sie ihm, falls er sie zurückfordert. Einem Rechtschaffenen werd ich sie heimgeben, wenn's ihm gut ist, einem Schlechten, wenn er's verlangt. In der Art entgegnet man, wie du sie empfangen hast, kannst du sie ihm nicht heimgeben. Du hast sie ja von ihm bekommen, da er ein Weiser war, und heim gibst du sie ihm, da er ein Tor ist. Nein, ich gebe sie ihm in der Art, wie er sie empfangen kann. Ich habe keine Schuld, wenn sie schlechter ist, sondern er. Ich gebe einmal heim, was ich empfangen habe. Kommt er zur Weisheit zurück, so gebe ich sie ihm in der Art, wie ich sie empfangen habe. Ist er unter den Schlechten, so gebe ich sie in der Art heim, wie er sie empfangen kann. Wie? Fragt man, wenn er nicht nur schlecht geworden ist, sondern tierisch, unmenschlich, wie Apollodorus oder Phalaris, wirst du ihm auch dann die Wohltat, die du empfangen hast, heimgeben? Eine solche Anwandlung des Weisen ist der Natur der Sache nach unmöglich, denn wenn er auch vom Edelsten zum Schlechtesten herabgesunken ist, so müssen doch in der Verderbnis noch Spuren des Guten bleiben. Nie erstirbt die Tugend so ganz, sie drückt in jedem Falle dem Gemüte zu sichere Kennzeichen auf, als dass irgendein Umschlagen diese ganz verwischen könnte. Wenn wilde Tiere bei uns erzogen worden sind und in ihre Wälder durchgebrochen haben, etwas von der vorigen Zahmheit behalten sie doch und sind in der Mitte zwischen den ganz Zahmen und den eigentlichen Wilden, die nie unter eine Menschenhand gekommen sind. Kein Mensch verfällt in die äußerste Schlechtigkeit, der einmal der Weisheit anhing. Er ist zu tief in sie eingetaucht, als dass sie ganz weggespült werden und sich verfärben könnte. Sodann frage ich, ob ein solcher nur im Herzen für sich verwildert sei oder ob er es auf das Verderben aller absehe. Du hast mir den Apollodorus und Phalaris, die Tyrannen, angeführt. Wenn nun ein schlechter Mensch auch ihre Natur an sich hat, warum soll ich dem seine Wohltat nicht heimgeben, auf dass ich weiter in keiner Berührung mehr mit ihm stehe? Wenn er aber an Menschenblut nicht nur seine Freude und Weide hat, sondern auch eine durch die Todesstrafen aller Jahrhunderte nicht zu ersättigende Grausamkeit übt und nicht nur in Zorn, sondern in einer Art von Blutdurst wütet, wenn er Kinder im Angesicht ihrer Eltern hinwirkt, wenn er nicht zufrieden mit dem einfachen Tode seine Opfer zermartert und nicht nur verbrennt, sondern schmelzt, wenn sein Palast beständig von frischem Blute trieft, dann will es nicht viel heißen, ihm nur seine Wohltat schuldig zu bleiben. Möchte es sein, was es wollte, das mich mit ihm verband. Seine Lösung aller Bande und Rechte der Menschheit hat mich auch von ihm abgelöst. Hätte er zwar mir etwas zu Liebe getan, aber gegen mein Vaterland die Waffen erhoben, all sein Verdienst würde er dadurch zunichte gemacht haben, und es gelte für Frevel, ihm Dank zu erstatten. Ficht er auch nicht mein Vaterland an, ist aber seinem eigenen verderblich und bringt, ohne in irgendeiner Verbindung mit meinem Volke zu stehen, das Seinige in Unruhe, so bin ich nichts desto weniger bei dieser Heillosigkeit seiner Gesinnung quitt und los von ihm. Diese macht ihn mir, wenn auch nicht zum Feinde, doch zum Gegenstande meines Hasses, und älter und bindender ist für mich die Rücksicht auf die Pflicht, die ich der Menschheit, als auf die, welche ich dem Einzelnen zu leisten habe. 20. Bei dem allem aber, und ob ich wohl von dem Augenblick an keine Pflicht mehr gegen ihn habe, da er, alles Heilige mit Füßen tretend, selbst gemacht hat, dass man sich an ihm nicht versündigen kann, werde ich doch die Rücksicht für meine Pflicht achten, dass ich ihm vergelte, im Fall, dass meine Wohltat seine Mittel zum Verderben aller nicht vermehrt und die, so er besitzt, nicht verstärkt. Sie muß also von der Art sein, dass ich sie ihm, ohne dass es dem Ganzen zum Schaden gereicht, heimgeben kann. Ich werde zum Beispiel sein unmündiges Kind aus Todesgefahr retten. Wie könnte diese Wohltat irgendeinem von denen schädlich sein, die seine Grausamkeit hinopfert? Zu Geldsummen aber, durch die er seine Chargen besoldet, werde ich ihm nicht behülflich sein. verlangt er Marmor und Gewänder? Unschädlich ist für jedermann das, was seiner Genusssucht Mittel reicht, aber Soldaten und Waffen werde ich ihm nicht zur Hand schaffen. Wenn er Schauspieler und Lust dirnen und was seine wilde Natur mildern mag, als eine ansehnliche Gabe verlangt, so werde ich ihm mit Freuden dazu verhelfen, während ich ihm freilich drei ruderige und Kriegsschiffe nicht schicken würde, werd ich ihm doch Lustjachten und Gondeln schicken und andere Kurzweil, womit Könige ihren Spaß auf dem Meere treiben. Und wenn zu seiner Besserung gar keine Hoffnung mehr vorhanden ist, so werde ich auf einmal dem Allgemeinen eine Wohltat erweisen und ihm die seinige heimgeben, sintemal solchen Seelen der Ausgang aus dem Leben ein Heilmittel ist und es für den, der nimmer in sich gehen würde, das Beste ist zu sterben. Allein solche Verworfenheit ist eine Seltenheit und hat stets für eine außerordentliche Erscheinung gegolten, so gut als Erdfälle und Feuerausbrüche aus den Höhlungen des Meeres. Darum lassen wir uns auf dergleichen nicht weiter ein und reden von Fehlern, die wir verabscheuen, ohne dass wir uns darüber entsetzen. Einem solchen schlechten Menschen, wie ich ihn an jedem öffentlichen Platze treffen kann, den dieser oder jener wohl fürchtet, werde ich die Wohltat, die ich empfing, heimgeben. Ich brauche keinen Vorteil von seiner Heillosigkeit. Was mir nicht gehört, gehe an den Eigentümer zurück, sei er rechtschaffen oder schlecht. Mit großer Sorgfalt würde ich darüber ins Reine zu kommen suchen, wenn ich ihm etwas geben wollte. Etwas anderes ist's, wenn ich ihm etwas heimzugeben habe. Hier mag ein Anekdötchen an seinem Orte sein. 21. Ein Pythagoreer hatte von einem Schuster Fäkasien gekauft, eine kostbare Ware, aber er hatte kein Geld bei sich. Einige Tage darauf kam er zum Laden, um seine Schuldigkeit zu entrichten. Und da er ihn verschlossen fand und lange anklopfte, sagte ihm jemand, »Du machst dir vergebliche Mühe. Der Schuster, den du suchst, ist dahin und seine Leiche schon verbrannt.« Er machte gegen den Pythagoreer die scherzhafte Bemerkung, das könnte etwa uns in Verlegenheit setzen, die wir die unsrigen auf immer verlieren, aber dich wohl nicht, der du überzeugt bist, er werde aufs Neue geboren werden. Unser Philosoph indes trug seine 3 oder 4 Denare freudig nach Hause und klatschte einmal über das andere in die Hände. Darauf, als er sich selbst über die geheime Freude, seine Schuldigkeit nicht abtragen zu dürfen, getadelt und eingesehen hatte, daß er sich dieses elenden Gewinns gefreut hätte, kehrte er zu jenem Laden zurück und sagte zu sich selbst, »Für dich lebt der Mann noch. Gib her, was du schuldig bist. Darauf schob und warf er durch einen Spalt, wo sich eine Fuge geöffnet hatte, die 4 Denare in den Laden, sich selbst bestrafend für die unehrliche Habgier, um nicht fremden Eigentums gewohnt zu werden. 22. Lass dir angelegen sein, wem du entrichten mögest, was du schuldig bist. Wenn niemand eine Forderung macht, heische dich selbst an. Ob einer ein schlechter Kerl oder ein edler Mensch ist, das geht dich nicht an. Entrichte das Deinige, mache du selbst deinen Ankläger und vergiss nicht, wie jedem unter euch angewiesen ist, was ihm zukommt. Dem andern ist das Vergessen zur Pflicht gemacht, dir ist die Weisung gegeben, du sollst nicht vergessen. Doch ist's irrig, wenn man meint, weil wir sagen, wer eine Wohltat gegeben habe, soll es vergessen, so wollen wir ihm die Erinnerung an eine so edle Tat aus dem Herzen reißen. Manche unserer Vorschriften gehen weiter, als es damit eigentlich gemeint ist, nur damit es zum Wahren und Gebührenden komme. Wenn wir sagen, man soll nicht daran denken, so wollen wir darunter verstanden wissen, man soll sich nicht rühmen, nicht groß damit tun, nicht lästig werden. Manche nämlich kramen eine gegebene Wohltat in allen Zirkeln aus, sie reden davon nüchtern und können's nicht verhalten, wenn sie trunken sind. Sie dringen's Unbekannten auf und vertrauen's ihren Freunden. Damit dies zu weit getriebene und aufrückende Gedenken sich verliere, haben wir die Regel gegeben, der Geber soll vergessen, und während wir mehr verlangten, als geleistet werden kann, wollten wir nur stillschweigen anraten. 23. Immer wenn sich von einer Forderung nicht viel erwarten lässt, muß man mehr verlangen, als genug ist, damit geleistet werde so viel, als genug ist. Alle Übertreibung geht in der Absicht zu weit, daß man durch die Unwahrheit es zum Wahren bringe. Darum, wer da gesagt hat, die an Weiße dem Schnee vorgehen, an Eile den Winden, der hat etwas Unmögliches dargestellt, damit man den höchstmöglichen Grad annehmen sollte. Und wenn ein anderer sagt, fester haftend als Klippen und mächtiger reißend als Ströme, dem fiel es nicht ein, jemand glauben zu machen, es gebe einen Menschen, der so unbeweglich sei wie eine Klippe. Die übertreibende Redeform, Hyperbel, meint nie so viel, als sie den Mund voll nimmt, aber sie behauptet das Unglaubliche, um zu erreichen, was glaublich ist. Wenn wir sagen, wer eine Wohltat gegeben hat, soll es vergessen, so ist damit gemeint, es soll sein, als vergäße er's. Es soll nicht an den Tag kommen, sich nicht aufdringen, dass er daran denkt. Wenn wir sagen, man soll eine Wohltat nicht zurückfordern, so wollen wir das Zurückfordern nicht überhaupt aufgehoben wissen. bedürfen ja doch schlechte Menschen oft einer Anforderung und die Guten sogar einer Mahnung. Soll ich denn einen nicht auf eine Gelegenheit zur Vergeltung aufmerksam machen, wenn er nichts von ihr weiß? Soll ich ihm meine bedrängte Lage nicht entdecken? Warum soll er denn vorgeben dürfen, er habe nichts davon gewusst oder es zu bedauern haben, daß er's wirklich nicht wußte? Es muß bisweilen eine Mahnung kommen, aber mit Zartgefühl, nicht anfordernd und zur Verantwortung ziehend. 24. Sokrates sagte einst, so daß es seine Freunde hörten, ich hätte einen Mantel gekauft, wenn ich Geld hätte. Damit war keiner angefordert, alle aber gemahnt, und es entstand ein Wetteifer, von wem er's bekommen sollte. Und warum nicht? War es doch eine Kleinigkeit, was Sokrates bekam, aber viel war es wert, derjenige zu sein, von dem Sokrates etwas annahm. Konnte er sie auf eine zartere Weise auf ihre Pflicht aufmerksam machen? Ich würde, sprach er, einen Mantel gekauft haben, wenn ich Geld hätte. Mag, wer da will, auf dieses hin sich eilig umgetan haben, er kam doch zu spät mit seiner Gabe. Er hatte den Sokrates schon ununterstützt gelassen. Um der unsanften Anforderer willen sagen wir, man soll nicht zurückfordern, nicht als ob es niemals geschehen sollte, aber dass es selten geschehe. 25. Aristippus, als ihm einmal ein Balsam gar sehr behagte, rief aus, verdammte Weichlinge, die etwas so Liebliches verrufen, gemacht haben. Ebenso kann man sagen, verdammtes Volk unedler und unverschämter Wucherer mit ihren Wohltaten, die etwas so Herrliches wie die Mahnung unter Freunden ist, untunlich gemacht haben. Ich jedoch werde mir dieses Freundschaftsrecht gestatten und eine Wohltat zurückverlangen, wenn einer so ist, dass ich ihn um eine solche bitten möchte und dass er die Möglichkeit der Wiedererstattung als eine neue Wohltat ansehen würde. Nie, wenn ich mich auch je beklage, werde ich sagen, den Bettler ans Ufer verschlagen, nahm ich auf und verblendet gab ich ihm Wohnung im Lande. Das heißt nicht mahnen, das heißt beschimpfen, das heißt Wohltaten verhaßt machen und es dahin bringen, das undankbar zu sein, wenn nicht erlaubt, doch anziehend ist. Genug und mehr als genug ist's, mit bescheidner und freundlicher Rede dem Gedächtnis aufzuhelfen. Hab ich je ein Verdienst um dich und wurde dir etwas lieb vom Meinigen? Der andere aber mag entgegnen, wie solltest du nicht ein Verdienst um mich haben? Den Armen ans Ufer verschlagenen hast du aufgenommen.